Jetzt sagen sie Habibi und fragen, wie's mir geht. Immer nur Termine, ich sage désolé. Leider ist es gerade schwierig, bin wieder mal zu spät. Und keins deiner Ziele liegt auf meinem Weg. Pack die brandneue Louis-Tasche ein, mach den Kofferraum zu. Heute weder Loch im Bauch, dicker noch in meinen Schuhen. Seh den Tisch für mich frisch gedeckt, wenn ich aufwache. Deshalb wollte ich's aus dem Ghetto rausschaffen. Gerade Mitte 20 und lebe meinen Traum. Assi arrogant, doch erhelle jeden Raum. Ohne Sinn oder Verstand, vielleicht geh ich bald drauf. Aber wenigstens hab ich dann geraucht. Ich lade den Colt, egal wann ihr wollt. Der Wagen, er rollt. Und wir fahren Richtung Gold, wir fahren Richtung Gold. Ich lade den Colt, egal wann ihr wollt. Und der Wagen, er rollt. Bruder, wir fahren Richtung Gold, wir fahren Richtung Gold. Ich mach mich auf die Reise, verprasste lila Scheine. Der Revolver geladen, die Stimme in mein Kopf. Ich bin nachts mit ihnen alleine. Dicke anders als hier, der Geist ist benebelt. Nachts durch das Leben in Tokio bei Regen. Undercover, bleib frei, tank den Rolls Royce. Der Junge, der mit Gold in die Bank läuft. Die Koffer sind randvoll. Chicago, Chicago, Milano, Milano. Ti amo, ti amo. Und die Nase wie Pablo. Ra! Ich lade den Colt, egal wann ihr wollt. Der Wagen, er rollt. Und wir fahren Richtung Gold, wir fahren Richtung Gold. Ich lade den Colt, egal wann ihr wollt. Und der Wagen, er rollt. Bruder, wir fahren Richtung Gold, wir fahren Richtung Gold. Ich war kurz davor, diesen Krieg zu verlieren. Doch ich hab ein gutes Herz, Jibrail blieb bei mir. Werf die Kippe auf die Ölspur, Iblis verwöhnt nur. Was sind Rollies und Odemar PG-Uhren? Lichterfelde Süd, Koks im 15. Stock. Vergiftet vom Stoff, Instagram off. Ra, ra, bevor die Täter kommen, lade ich den Colt und verbrenne mein G-Waggon. Ich lade den Colt, egal wann ihr wollt. Der Wagen, er rollt. Wir fahren Richtung Gold, wir fahren Richtung Gold. Ich lade den Colt, egal wann ihr wollt. Und der Wagen, er rollt. Bruder, wir fahren Richtung Gold, wir fahren Richtung Gold.